die Grippe am KSSG begrüßen. Ich danke Ihnen, dass Sie trotz dieser Kurzfristigkeit so zahlreich da erschienen sind. Ich denke, es ist auch ein Zeichen für das Bedürfnis für so eine Veranstaltung, die morgen nochmal wiederholt wird. Und ich darf gerade mit einer guten Nachricht anfangen bei dieser Veranstaltung. Sie dauert nicht bis 3:15, wie auf dem Flyer gestanden ist, sondern sollte etwa grössenordentlich 2:15 fertig sein. Wenn ich vorher gesagt habe, im Namen vom Pandemiestab, dann darf ich Ihnen sagen, dass das eine Gruppe ist, die das erste Mal am 29. April von diesem Jahr getagt hat, unter der Leitung von Hans Leuenberger und von Dani Germann. Der Pandemiestab setzt sich zusammen aus verschiedenen Vertretern von den Departementen Pflege, aber auch B&I und eben vor allem auch den medizinischen Vertretern mit dem Pandemieverantwortlichen Pietro Vernazza. Und wir haben in den letzten Monaten und Wochen verschiedene Sitzungen gehabt, haben die verschiedenen Sachlagen beurteilt, haben verschiedene Aufgaben bereits erledigt, um eben können mit dem fortschreitenden Informationsstand, den wir haben, auch können reagieren. Letzten Dienstag, am 7. haben wir wieder eine Sitzung im Rahmen des Pandemiestab und haben entschieden, dass wir heute und morgen eben am 1. die Informationsveranstaltung machen, damit wir Sie als Linienverantwortliche oder eben auch als interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 1:1 über das Thema Pandemie informieren. Wenn ich vorher Linienverantwortliche gesagt habe, dann bitte ich gerade Sie, dass Sie eben auch die Leute, Ihre Mitarbeitenden, informieren über das, was Sie heute hören. Und zu dem Zweck haben wir die Folien, die Sie heute werden sehen, sind auch abgeleitet unter www.infect.ch. Sie können also, wenn Sie allenfalls eine Gruppe oder ein Team leiten, Ihre Leute auch können zusammennehmen und dort mit den Folien, die abgespeichert sind unter www.infect.ch, können Sie dort die Präsentation auch nochmal zeigen. Zudem wird nächste Woche dann verfügbar sein, auch ein Film über die heutige Veranstaltung, wo man dann eben auch in einer Gruppe oder in einer Teamschulung etc. nochmal aufzeichnen, damit man wirklich möglichst alle am Spital mit diesen Informationen können erreichen können. Nach den Ausführungen von Pietro Vernazza und Matthias Schlegel werden Sie dann auch noch Gelegenheit haben, die ein oder andere Frage können stellen. Und wie gesagt, die Veranstaltung wird morgen nochmal um die gleiche Zeit wieder an diesem Hörsaal wiederholt werden. Ich danke Ihnen nochmal für Ihr Interesse und darf jetzt am Professor Vernazza das Wort übergeben. Merci. Merci Thomas, grüezi miteinander. Es geht ein bisschen mit Verzögerung. Da haben wir ein Problem. Okay. Ich fange an mit der aktuellen Lage. Sie wissen, es handelt sich um eine Pandemie, also um eine Influenza-Infektion, die weltumspannend ist. Eigentlich in allen Ländern, wo es ein Überwachungssystem gibt, findet man auch die Infektionen. Und in vielen Ländern sind die Infektionen auch so häufig, dass es im Land selbst zu Übertragungen kommt, so auch in der Schweiz. Im Juli haben wir realisiert, dass in der Schweiz ein deutlicher Anstieg von den Fallzahlen stattgefunden hat. Wir haben die Mehrzahl von diesen Neuinfektionen ist immer noch bei Ferienrückkehrern, aber man sieht auch in der Schweiz einen steigenden Anteil von Personen, die sich in der Schweiz angesteckt haben. Die Konsequenzen hat jetzt das bereits gehabt, also die grosse Zahl und rasch anschwellende Zahl von neuen Fallmeldungen, dass die WHO sagt, sie zähle die einzelnen Länder nicht mehr oder tut es auch nicht mehr rapportieren. Die USA hat auch aufgehört, die Fallmeldungen aufzunehmen, nachdem sie irgendwo bei 60.000-70.000 angelangt sind, sondern sie zählen nur noch Anzahl Hospitalisationen und Anzahl Todesfälle. Und in der Schweiz hat man gesagt, man tut auch nicht mehr bei jedem einen Abstrich machen, sondern tut nur noch bei dem klinischen Bild von einer Grippe eine Meldung machen. Und wenn auch noch ein Kontakt war mit jemandem aus dem Epidemiegebiet, die letzte Forderung ist vor vor etwa 4 Tagen auffallen gelassen, sodass man auch jetzt eigentlich sagt, Influenza H1N1 kann auch in der Schweiz übertragen werden. Und bei jeder solchen Klinik würden wir von so einem Fall reden. Sie sehen daran auch, dass die Fallzahlen in der Schweiz eben deutlich angestiegen sind. Man sieht einerseits die Bestätigten mit Virusabstrich, aber weil wir jetzt nicht mehr Virusabstrich machen, sieht man, dass die Fallzahlen eben bis etwa 400 Fall pro Woche angestiegen sind. Auch in St. Gallen ist die Situation so. Wir haben eine Hotline, die vor allem Ärzte beratet und Fälle beratet. Da ist eine ärztliche Mitarbeiterin, die jetzt eigentlich den ganzen Tag nur am Telefonieren ist und auch nicht alle Telefone kann abnehmen. Im Rahmen von dieser Hotline und zusammen mit dem Notfall sehen wir jetzt etwa 10 Fälle pro Tag. Das ist die Situation heute und gestern. Wie ist die Situation in England? Da sieht man eine Darstellung von Grippe, von der normalen saisonalen Grippe in der letzten Saison. Und Sie sehen, das ist eine Rate pro 100.000 Einwohner. Und Sie sehen, was da eine normale Grippewelle auf die verschiedenen Altersgruppen ausmacht. Und Sie sehen, wie jetzt in England die Anzahl von Erkrankungen das Ausmaß von einer normalen saisonalen Grippe um ein Vielfaches übersteigen hat. Sie sehen auch, dass es vor allem Jüngere betrifft. Auf das kommen wir dann nochmal zurück. Was kann man aus dem vielleicht für Prognosen für die Schweiz ableiten? Wir sehen jetzt noch sehr viele Infektionen bei Ferienrückkehr und wir rechnen, dass das wahrscheinlich auch noch bis im August ziemlich wird noch ansteigen. Wir gehen eigentlich davon aus, oder wir vermuten, dass nach dem Ferienrückkehrboom, dass es nochmal ein bisschen zurückgehen wird in den Fallzahlen, dass wir dann Ende August wahrscheinlich einen Rückgang haben. Das ist günstig, weil Ende August möchte ich nochmal eine Woche in die Ferien. Und darum haben wir es so geplant, dass es frühestens Anfang September wieder anzieht. Man weiss, dass es vorwiegend milde Erkrankungen sind, was wir sehen. Und das ist ja auch global der Fall. Jetzt komme ich ein bisschen auf die Schilderung der Erkrankung. Wie sieht das Krankheitsbild eigentlich aus? Und was bedeutet das auch epidemiologisch? Effektiv sieht man, es ist ein breites klinisches Spektrum der Erkrankungen. Und man ist überwältigt von den vielen, vielen milden Formen von grippalen Infekten mit ein bisschen Husten. Und wenn man geht abklären, findet man dann häufig mit der entsprechenden Exposition, dass auch das Virus nachweisbar ist. Das sind eigentlich, ich würde jetzt sagen, eine harmlose Klinik. Und das ist eigentlich das Häufige. Meistens subfebril, aber nicht das akute febrile Krankheitsbild wie eine Grippe. Und wenn wir sagen, das sei eine harmlose Erkrankung, dann stimmt das, weil so, wie sie sich präsentiert, ist sie sicher harmlos. Was wir müssen im Auge behalten, ist die klassische Form bei einem kleinen Teil von denen, die angesteckt werden, die eben richtiges Fieber haben, über 38 Grad und husten. Und es scheint, dass das eine Gruppe ist, die eine spezielle klinische Form hat, dann von denen, wenn man jetzt nur die Gruppen anschaut, werden 10%, das sind jetzt Zahlen aus den USA, nach etwa 30.000 Fallmeldungen, dass 10% von denen klassischen Fällen hospitalisiert werden. Und bei diesen Hospitalisierten ist es längst nicht so, dass die alle einfach eine Grunderkrankung haben, sondern nur in 50-80%, je nach Land. In den USA ist es ungefähr bei 70%, haben effektiv eine Vorerkrankung. Und Vorerkrankung, komme ich noch darauf zurück, ist häufig Asthma. Todesfälle von dieser Erkrankung gibt es und das sind 2/3 von denen passiert bei jungen Menschen, die im Arbeitsprozess sind. Ich komme dann noch genau auf die zurück. Und unter den Todesfällen sind es in den USA 12% die keine vorbestehende Erkrankung haben. In Mexiko sind das sehr viel mehr gewesen. Die Infektion ist also besonders gefährlich, wenn man krank wird. Für schwangere Frauen, da ist in den USA auf 20 schwangere Frauen eine gestorben, also ungefähr eine Grössenordnung von einer Sterblichkeit von 5%. Bei Kleinkindern, die sind nicht gefährdet, dass sie daran sterben, aber sie werden vermehrt hospitalisiert. Und das wird für uns im medizinischen Setting wird das Konsequenzen haben. Und dann kommt eine Reihe von Grunderkrankungen, die einen gefährdet für einen schwereren Verlauf und Hospitalisation und auch eben Todesfälle. Und das sind eben insbesondere die grösste Gruppe sind Asthmatiker und Leute mit COPD. In den USA auch die Morbide Adipositas, also BMI 35 bis 40, das sind Leute, die ebenfalls gefährdet sind. Und zusammen mit diesen neuromuskulären Erkrankungen kann man sich vorstellen, dass Leute, die Schwierigkeiten haben, wirklich auch tief ein- und auszuschnaufen. Was sind die Symptome? Die häufigsten Symptome, die wichtigsten, ist ein akut auftretendes Fieber und ein Husten. Fieber gemessen über 38 Grad. Es gibt Begleiterscheinungen, die einem zeigen, dass es sich wahrscheinlich eben um einen grippalen Infekt handelt, eben um eine Influenza, nicht nur grippal. Und speziell bei dieser H1N1-Infektion ist, dass man mehr als sonst bei einer saisonalen Grippe auch abdominale Symptome haben, Durchfall und Erbrechen, etwa in einem Viertel der Betroffenen. Erkranken, betroffen und angesteckt werden häufig Jugendliche. Man geht davon aus, dass wir aus dem Älteren unter uns eine immunologische Erinnerung haben an eine frühere Grippe, die ähnlicher war wie die Grippe, die vom Schwein lang im Schwein erhalten geblieben ist und jetzt später wieder auf den Mensch gekommen ist. Die Älteren unter uns haben also häufig das Glück, dass sie eine Immunantwort haben und da selten angesteckt werden. Also noch einmal, Junge werden häufig infiziert und krank, Ältere selten. Jetzt schauen wir aber, was mit den Hospitalisationen passiert und das ist jetzt die Anzahl Hospitalisationen in den USA. Und da sehen Sie, dass eben die Jungen auch hospitalisiert werden. Aber jetzt plötzlich, wenn Sie das vergleichen mit dem letzten Dia, steigt die Anzahl Hospitalisationen relativ zu der Erkrankungszahl. Und daraus können Sie eigentlich ableiten, dass die Hospitalisation, aber auch die Sterberate bei den älteren Personen, die wirklich krank werden, also nicht das milde Bild haben, sondern die Fieber und Husten haben, dass die Sterberate beträchtlich ist. Und ich glaube, das sind die, die wir im Auge behalten und wo wir vorsichtig sein wollen. Eine Sterberate von 1,5 oder 3% in einer Bevölkerung zwischen 25 und 65 Jahren, das ist relevant. Wenn man das jetzt zusammennimmt, die Jungen haben es häufig und die Alten sterben häufiger, dann sieht man, dass am meisten von den Todesfällen zahlenmässig als Resultat davon in dieser Population ist, die eben im aktiven Leben teilnimmt und produktiv ist. Habe ich da etwas Unklares deponiert? Ich würde jetzt das Wort dem Spitalhygieniker übergeben. Er schildert jetzt, was das jetzt bedeutet für das Spital, was das für eine Herausforderung ist und wie wir der begegnen. Grüezi miteinander. Mein Thema ist die Herausforderungen für das Spital. Und es gibt eigentlich drei wichtige Herausforderungen. Das eine, wir müssen damit rechnen, dass wir vermehrt Grippepatienten betreuen müssen. Sie haben gesehen, das sind vorwiegend voraussichtlich leichte. Das ist, wie Sie gehört haben, haben wir jetzt schon 10 bis 15 pro Tag. die da hinkommen, die aber nicht hospitalisiert werden müssen. Etwas, was eigentlich im Moment fast wichtiger ist, ist das Verhindern von Grippeübertragungen im Spital. Und dort ist im Moment die Situation so, dass es nicht nur im Spital Übertragungen von Patienten geben kann, die mit Grippen im Spital sind. Das sind glücklicherweise wenig. Aber es wird zunehmend so sein, dass alle von uns sich vor allem auch außerhalb vom Spital können exponieren gegenüber Grippepatienten und dann andere im Spital, sei das Patienten oder Personal, können anstecken. Und dann heisst das, dass zunehmend mehr Personal krank wird, dass zunehmend mehr Personal könnte ausfallen und der Spitalbetrieb muss einerseits normal weitergehen und andererseits eben die Herausforderung, dass wir vielleicht mehr Grippepatienten haben und dass wir weniger Personal sind. Und ich möchte im Folgenden eigentlich vor allem darauf eingehen, die Massnahmen, die wir treffen, dass wir und die Patienten sich nicht anstecken im Spital und wie das Spital versucht, den vermehrten Anfall von Patienten zu managen. Das ist so ein bisschen das vorgesehene Management im Spital. Sie sehen, das ist so ein bisschen der vermutete Verlauf, also wir haben zunehmend leichte Erkrankungen und wir müssen aber auch damit rechnen, dass langsam proportional entsprechend zunehmend schwere Erkrankungen gibt. Und möglicherweise geht es wieder ein bisschen zurück oder es steigt weiter an. Wenn sich das weiter würde ausdehnen, haben wir am Schluss viel leicht Erkrankte und auch zunehmend schwer Erkrankte. Im Moment sind wir da, haben wir wenig leichte Erkrankungen, die werden im Moment tagsüber, wenn die ins Spital kommen, werden die auf der infektiologischen Sprechstunde bei uns betreut. Znacht ist das im ZNA. Und da merken wir jetzt, dass vor allem auch in der Nacht, aber auch am Tag mehr in der infektiologischen Sprechstunde langsam an unsere Grenzen stossen, auch zusammen mit der Hotline. Und was wir jetzt dran sind, zu erarbeiten, ist innerhalb des Notfalls selber ein Grippenotfall als Übergangsphase, wo wir eben die vermehrte Anzahl von Leichtkranken speditiv und einfach managen können. Da haben wir verschiedene Szenarien geplant, weil wir aber nicht genau wissen, wie das aussieht, wird jetzt über die Situation, die vielleicht oder hoffentlich gar nicht eintritt, gar nicht viel sagen. Als nächstes ist das Verhalten. Wie kann man sich schützen oder was treffen wir für Massnahmen, wenn wir dort die Patienten betreuen? Und eigentlich ist der Titel nicht ganz richtig. Es geht nicht nur um unser Verhalten im Spital, sondern die Chance, dass wir uns anstecken im Moment, ist viel grösser außerhalb des Spitals. Es geht eigentlich um unser allgemeines Verhalten. Und auf das Spital bezogen sollte unser Ziel sein, dass wir Massnahmen treffen können, dass ihr Risiko sich im Spital mit dieser Grippe anzustecken, eigentlich kleiner ist als das daheim. Also ich werde etwas sagen über die allgemeinen Massnahmen im Spital, Massnahmen, die wir immer treffen, Betreuung von Patienten mit Grippe und dann noch besondere Situationen. Bevor man überhaupt sich überlegt, was für Massnahmen sollte man treffen, muss man wissen, wie wird das Virus überhaupt übertragen. Und das weiss man eigentlich gut beim Grippevirus. Das sind Tröpfchen, also das ist beim Reden, das ist beim Husten, das ist beim Niesen. Man sieht das da sehr schön im Gegenlicht. Aber es ist eben auch vor allem auch im direkten Kontakt, also das ist so eine Situation, die häufig vorkommt und selten auch im indirekten Kontakt. Sie haben vielleicht gesehen, Geld stinkt nicht mehr, aber es ist zum Beispiel voll von Viren. Und was ein weiteres Problem ist bei der Grippe, die Ansteckungsgefahr oder das Übertragungsrisiko ist eigentlich schon bevor jemand symptomatisch ist am höchsten und am Anfang von der Beginn der Symptome ist man am ansteckendsten. Sie haben das vielleicht gesehen, das sind die Empfehlungen vom BAG und die beziehen sich eigentlich auf alle, auf die gesamte Bevölkerung. Und was ich jetzt erzähle, das gilt alles in der jetzigen Situation. Wir sind im Moment ein bisschen in einer Übergangszeit und das kann sein, dass sich das demnächst ändert oder später mal ändert. Aber ich rede jetzt von der jetzigen Situation. Es wird empfohlen, allgemein für die ganze Bevölkerung vermehrt die Hände waschen, regelmässig Hände zu waschen. Wenn Sie husten oder niessen, nehmen Sie, wenn immer möglich, ein Papiernastuch, haben Sie das bei sich. Wenn sie drei geniesst haben, tun sie das in einen Köbel rein und tun sie nachher die Hände waschen. Wenn sie kein Papier nass durch haben, tun sie nicht so husten. Und nachher passiert das. Jeder tut reflexartig, sei das aus Anstand oder eben aus Reflex, gibt einfach gerade die Hand. Und wir wissen alle, wie viel Mal dass wir im Gesicht herumfahren, irgendwie so machen. Und dann ist es eben passiert. Also tun Sie in die Arme husten, wenn Sie so einen teuren Anzug haben wie ich. Das verhindert die Übertragung. Und was auch empfohlen ist, für eine spätere mögliche Situation, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, kaufen Sie jetzt Masken. Jetzt, wie ist es im Spital? Und es ist ja nicht so, dass es außerhalb jetzt von dieser Grippe überhaupt keine infektiöse, übertragbare Erkrankungen gibt. Wir alle haben Kontakt oder betreuen Patienten, die ansteckend sind. Und wir haben eigentlich Standardmassnahmen, die in den meisten Situationen tätige Übertragungen verhindern. Und eine von der wichtigsten oder die wichtigste Massnahme, und die mich schon gehört haben, Schulungen oder Fortbildungen machen, das ist immer das Gleiche, ist einfach die Händedesinfektion vor und nach Patientenkontakt und bei all diesen Gelegenheiten. Wenn Sie das Gefühl haben, es hat zu wenig Händedesinfektionsspender im Spital, können Sie so Kittelflaschen beziehen. Das ist etwas Gäbiges, die kann man auf sich haben, im Hosensack. Man muss dann nicht immer einen Händedesinfektionsspender suchen, der je nach Abteilung ein bisschen verschieden ist. Wenn Sie Exposition mit Körpersekret haben, legen Sie Händchen und Überschossen an. Und chirurgische Masken tragen Sie dann, wenn Sie zum Beispiel jemandem Mundpflege machen, also wenn Sie im Gesicht potenziell mit Sekret exponiert sind. Aber denken Sie daran, tragen Sie auch eine Maske, dann, wenn Sie selber krank sind, also wenn Sie selber husten müssen und wenn Sie näher Kontakt haben mit Patienten. Und das sind eigentlich die Massnahmen, die man immer unabhängig jetzt von der saisonalen Grippe durchführen sollte. Vielleicht noch etwas ganz kurz zu den chirurgischen Masken. Es ist auch wichtig, die nützt nur, wenn Sie sie wirklich gut anlegen. Und gut anlegen heisst nicht einfach irgendwie so über das Gesicht, sondern schauen Sie, dass Sie da bei der Nase hier so anklemmen, dass sie wirklich da fest sitzt. Tun Sie sie da hinten an und schauen Sie, dass Sie da unten und überall rundherum gut zu sind. Brillenträger haben für einmal einen Vorteil. Wenn die Brille nämlich anläuft, so wie bei mir jetzt, dann ist die Maske nicht richtig angelegt. Das ist das, was wir eigentlich immer machen, außerhalb von einer saisonalen, von einer pandemischen Grippe. Und wenn Sie jetzt schauen, bei der Betreuung von Patienten, die Grippe haben, die wir zum Glück im Moment vereinzelt nur haben, weil dort das Risiko ein bisschen grösser ist, wir wissen, dass die das haben, die sind in einem Einzelzimmer, wenn es mehrere sind, sind die kohortiert. Dort gelten die Massnahmen genau gleich, die ich vorhin erzählt habe, also die Standardmassnahmen. Plus, dort kommt jetzt noch dazu, versuchen Sie, unnötige Kontakt näher als einen Meter zu vermeiden. Tun Sie nicht Hände schütteln. Das ist etwas, was in unserer Kultur schwierig ist. Das ist eben eigentlich ein Reflex von uns. Und tragen Sie bei diesen Patienten immer chirurgische Masken bei engem Kontakt, unter einem Meter. Die sogenannten TB-Masken oder hochfiltrierenden Masken zusammen mit den Schutzbrillen oder den eigenen Brillen sind eigentlich nur dann angezeigt, wenn man bei massiv sekret produzierenden oder aerosolbildenden Tätigkeiten aktiv ist, also wenn Patienten intubiert werden, reanimiert oder wenn man wirklich muss absaugen, also dort, wo massiv sekret entsteht. Jetzt gibt es ein paar Spezialsituationen und das wird zunehmend sein. Es kann sein, dass Sie daheim Kontakt haben mit Grippe, mit H1N1-Grippe-Patienten. Und dort gibt es eine Definition, also wenn man engen Kontakt hat mit tätigen Patienten, also wenn man mit denen zusammen wohnt, wenn man die umarmt oder küsst, wenn man das Besteck oder das Geschirr mit denen teilt, also aus dem gleichen Geschirr und Besteck, das ist eine seltene Situation, die es gibt. Wenn Sie so jemanden daheim haben, dann sollten Sie, wenn Sie im Spital arbeiten, zusätzliche Massnahmen ergreifen. Weil dann besteht eben das Risiko, dass Sie sich schon angesteckt haben, aber noch nicht symptomatisch sind, können arbeiten, Patienten betreuen und die oder das Personal können anstecken. Wenn wir würden sagen, bleiben Sie einfach daheim in dieser Zeit, dann hat es in der Kürze wahrscheinlich sehr wenig Personal im Spital. Und darum geht das nicht. Und da müssen wir Massnahmen treffen, dass auch dort das Risiko von einer Übertragung sehr klein ist. Also in dieser Situation sollten Sie möglichst wenig Kontakt haben, also enger als 1 Meter. Versuchen Sie, die zu vermeiden. Versuchen Sie zu vermeiden, Hände zu schütteln. Legen Sie Masken an bei engem Kontakt und tun Sie natürlich entsprechend auch häufig die Hände desinfizieren, wenn Sie Patientenkontakt haben oder sonst häufig waschen. Dann haben Sie gehört, es gibt Patienten, die ein erhöhtes Risiko haben, dass Komplikationen überkommen oder können sterben. Und das gilt natürlich auch für Sie. Also es kann sein, dass Sie schwanger sind, es kann sein, dass Sie chronische Erkrankungen haben. Im Moment ist es noch so, dass wir empfehlen, wenn Sie zu dieser Population gehören, dass Sie, wenn immer möglich, nicht Patienten mit Influenza A betreuen. Im Moment ist das sowieso eine Ausnahmesituation. Und es wird auch, wenn jetzt die Anzahl von Patienten im Spital massiv zunehmen, dann ist das wahrscheinlich eine Massnahme, die keinen Sinn mehr macht, dass man die aufrechterhält. Weil dann ist das Risiko, eigentlich, dass sie exponiert sind, außerhalb vom Spital viel, viel grösser als im Spital, weil dann zirkuliert das Virus überall außerhalb vom Spital und dann macht es auch keinen Sinn mehr, dass diese Massnahme aufrechterhalten wird. Und das geht es jetzt darum, was sollten Sie machen, wenn Sie grippale Symptome haben. Und das heisst Fieber über 38 Grad, respiratorische Symptome, zum Beispiel Husten oder auch Gliederschmerzen, all das, was Sie vorhin gehört haben. Im Moment ist es so, dass Sie Kontakt aufnehmen sollten, einerseits mit unserer Hotline 1144. Dort geht es darum, ob Sie Therapie brauchen, ob Sie arbeiten können oder nicht, welche Massnahmen dass Sie treffen beim Arbeiten. Und wenn Sie nicht können arbeiten, denke ich, ist klar, informieren Sie Ihre vorgesetzte Stelle. Das ist von meiner Seite. Jetzt könnt ihr nochmal Pietro Vernazza. Der Titel vom nächsten kurzen Abschnitt heisst Therapie für das Personal. Eigentlich hat der Schweizer Pandemieplan vorgesehen, dass das Personal im Gesundheitswesen, das Kontakt hat mit Patienten, eine Prävention bekommt mit Tamiflu über 6 oder mehr Wochen. Man hat jetzt rasch gemerkt, dass die Prävention gefährlich wäre, weil die präventive Dosis, wo man nur halb so viel Medikament nimmt, führt zur Resistenzentwicklung und das ist ja das, was wir unbedingt vermeiden wollen. Sodass man gesagt hat, das machen wir sicher nicht. Es ist uns aber trotzdem ein Anliegen, Sie als Personal, das mit Patienten zu tun haben, ihnen auch einen besonderen Schutz zu bieten. Und es nützt uns nichts, wenn alle Angst haben vor einer Krankheit und nicht arbeiten wollen, weil sie sich schützen wollen. Ich glaube, wir brauchen in dieser Zeit jeden von ihnen. Wir wollen aber sicherstellen, dass auch gar niemand von ihnen gefährdet wird. Und das ist jetzt das Ziel von dieser Massnahme, und ich Ihnen vorstellen möchte. Sie haben mitbekommen, wir sind alle in einer Population, die am meisten gefährdet ist, weil so ein Gemisch ist, wir können angesteckt werden und wenn es uns trifft, dann trifft es uns ordentlich. Aber auch bei uns sind die meisten Infektionen mild. Also es muss überhaupt keine Therapie haben, man muss sich wirklich auch keine Sorgen machen. Aber Menschen wie sonst in der Normalbevölkerung tut man eigentlich nicht empfehlen, weil das eben so mild ist, tut man nicht empfehlen, eine Behandlung zu machen, wenn keine Risikosituation vorliegt. Das wäre also die Empfehlung vom BAG im Moment für alle Personen in der Schweiz. Auch bei uns gilt sicher, dass die milden Formen, eben das Husten, die subfebrilen Temperaturen, ein Durchfall, wo man kann haben im Anschluss an eine Infektion, und das ist der grösste Teil, dass die für uns kein Problem sind. Wir wollen aber für die Mitarbeiter, die eine richtige Infektion haben, ein plötzlich auftretendes Fieber und Husten, weil wir dort überzeugt sind, dass das nicht als ganz harmlos abgetan werden kann, für die Mitarbeiter wollen wir etwas mehr machen. Wir wissen, dass in den USA von allen erkrankten Mitarbeitern im Gesundheitswesen, Healthcare Workers, dass dort 50%, also die Hälfte, sich im Spital angesteckt haben. Das ist auch etwas sinnvoll. Wir verbringen etwa die Hälfte der Zeit, wo wir wach sind, im Spital. Also ich meine, die Zahl entspricht einfach unserer Umgebung. Ein Problem in den USA, wo überrollt worden sind von dieser Infektion, ist auch, dass Hygienemaßnahmen vielleicht noch nicht so drillt worden sind, und die Zahlen stammen auch aus den ersten 6 Wochen von der Infektion. Ich bin überzeugt, dass wir die Anteile im Spital dramatisch senken können, weil wir eigentlich im Spital viel besser wissen, wie wir mit dem umgehen. Und ich bin überzeugt, dass wir im Spital die sicherste Umgebung haben. Und in Zukunft wird unser Risiko vor allem draußen sein und nicht im Spital. Jetzt wissen wir auch noch etwas. Wir wissen, dass Therapie, wenn sie nach 48 Stunden gegeben wird, eigentlich nichts nützt. Man gibt sie immer noch in der Verzweiflung, wenn jemand hospitalisiert wird, muss intubiert werden. All die Fälle, die man gesehen hat, jetzt auch in den USA bei schwangeren Frauen, die sind erst etwa nach Tag 7 oder 5, haben die Tamiflu bekommen und haben nicht können gerettet werden. Also man kann nicht denken, ich tue dann irgendwann einmal, nehme ich es dann. Sondern wir müssen einen Weg finden, dass wir eben die Personen, die es betrifft, früh behandeln. Und darum möchten wir eigentlich Ihnen eine Frühtherapie ans Herz legen. Und zwar nicht jedem, der etwas krank wird, sondern nur denen, die wirklich Fieber über 38 Grad haben und husten. Wie die husten haben, das ist ein Zeichen, dass das respiratorische Epithel, also die Lunge und die Atemwege, dass die befallen sind vom Virus. Und die einen schweren Verlauf haben von dieser Grippe, die haben alle einen schweren Verlauf, weil ihr Lungengewebe befallen ist. Also es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass das die Gruppe ist, die man muss behandeln muss. Es ist möglich, dass wir Neues dazulernen. Wir werden selbstverständlich sein, auf dem Laufenden halten. Aber die Frühtherapie ist entscheidend. Jetzt passiert das bei den am Abend um 8 Uhr. Sie fühlen sich etwas krank, sie fangen an zu husten und sie entscheiden sich, Fieber zu messen, und nach dem 10 Uhr haben sie Fieber. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo sie müssten anfangen mit der Therapie, aber die Therapie haben sie nicht dabei. Darum hat der Pandemiestab und die Geschäftsleitung und alle Geschäftsleitungen von der anderen Spitalregion entschieden, dass wir unserem Gesundheitspersonal im Kanton St. Gallen eine Frühtherapie offerieren. Das heisst, sie bekommen alle am Montag, 10. August, die Karte. Auf dieser Karte steht auch irgendwo noch ihr Name. Und an dieser Karte angeheftet ist ein Säckchen mit einer Tablette Tamiflu. Für Sie ist das eine Offerte, Sie können es nehmen oder nicht. Aber Sie können es freiwillig machen, aber wir möchten wirklich sicherstellen, dass Sie das nur verwenden, wenn Sie Husten haben und Fieber über 38 Grad. Sie müssen das Fieber messen. Wenn Sie keinen Thermometer zu Hause haben, kaufen Sie einen. Im Gegensatz zu der Maske ist das einfacher. Und jetzt, wenn das passiert, möchten wir mit Ihnen über die weitere Therapie reden. Und das können wir einfach dann machen, wenn wir auch da sind und wir sind einfach nur am Tag da. Irgendwo haben wir uns selber auch Grenzen gesetzt. Sodass Sie am nächsten Tag, und da ist Samstag, Sonntag, werden wir auch arbeiten, dass Sie am nächsten Tag auf 11.44 können anrufen. Und auf 11.44 wird man dann weiter entscheiden, wie man weitergeht, ob es besser ist, dass Sie kommen für eine Konsultation, dass man Sie untersucht oder ob Sie die Therapie weiternehmen sollen. Sie werden auf jeden Fall die nächste Therapie vom Spital bekommen. Die Therapie wird nicht bezahlt von der Krankenkasse. Die Therapie für Sie, für das Personal, wird bezahlt vom Kantonsspital. Also das kostet Sie nichts. Und an dem Punkt, glaube ich, dürfen wir Diskussionen eröffnen über alle Themen, die Sie jetzt erfahren haben. Es hat auch eine Übertragung im Mehrzweckraum. Und wenn ich richtig informiert bin, hat es dort auch ein Mikrofon, wo die Leute auch dort Fragen stellen können. Ich würde Sie also im Mehrzweckraum ermuntern, einfach reinzuschwätzen und etwas zu sagen ins Mikrofon. Es wird schwierig sein, für das Mikrofon überzugeben. Unser jüngster Mitarbeiter hilft mir noch dabei. Markus. Das ist eine gute Frage. Die axilläre Fiebermessung ist eigentlich verlassen. Man sollte heute eigentlich mit dem Ohrthermometer messen, das ist richtig. Die wenigsten haben einen Ohrthermometer zu Hause. Man wird in dieser Situation die beste Messung haben, wenn man im Maul misst. Rektal ist selbstverständlich eine sehr gute Messmethode. Die meisten schätzen das nicht so. Aber die Methode, also die Grenze von 38,0, die bezieht sich auf die Zentraltemperatur im Ohr gemessen. Und ist etwa gleich, wenn man es im Maul misst, es müsste dann noch etwas höher sein. Zuerst. Sie kommen in die Kategorie von Personen. Entschuldigung, für die, die es nicht gehört haben. Die Frage ist, ich kenne jemanden oder in meiner Familie ist jemand, der nachts um 10 Uhr Symptome hat von einer Grippe, Husten und Fieber. Was mache ich? Und die Frage ist natürlich, darf ich dem mein Tamiflu-Tablettchen geben? Die Antwort ist nein. Effektiv, die Offerte, die wir Ihnen hier machen, ist eine Luxusofferte, die wir Ihnen einmal machen. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Luxus, dass man eben auch nicht Erkrankte, nicht Leute ohne Vorerkrankung vorbehandeln. Es ist sehr gut möglich, dass sich das in den nächsten Wochen vielleicht ändert, dass BAG andere Indikationen stellt. Aber so wie es im Moment ist, hat die andere Person keine Indikation. Und wenn die Person das möchte, quasi den Luxus für sich beanspruchen, dann müsste die auch das Tamiflu selber einkaufen. Da kann man sich verordnen lassen. Ich hätte jetzt da nichts dagegen, wenn die Person jetzt ihr Tamiflu nimmt, sagen wir, das ist jetzt ihr Mann, nimmt ihr Tamiflu und geht am nächsten Tag zum Doktor und holt dann das Zusätzliche, das er noch hat, und gibt es ihnen zurück. Aber es ist nicht eine Behandlung, die von der Krankenkasse gezahlt wird, und es ist nicht eine Behandlung, die vom BAG im Moment empfohlen wird. Ich Wir haben uns entschlossen, wir möchten Ihnen ein bisschen mehr Sicherheit geben, weil Sie doch hier im Spital arbeiten, als die allgemeinen Empfehlungen das würden vorschreiben. Jetzt ist da eine Frage, sind dann die? Ich bin froh, dass wir kein Kleinkind beschäftigen. Also die Frage, Entschuldigung, war, wie ist es denn bei Kleinkind? Und ich bin froh, dass wir kein Kleinkind beschäftigen. Das muss ich nämlich die Frage nicht können beantworten. Neben Ihnen sitzt unser Mitarbeiter Christian Kahler, der Pädiater ist und vielleicht das besser kann erläutern. Christian, was... Also die Antwort von unserem infektiologischen Pädiater, auch ab 38 Grad bei Kind gehört es zu einer Risikopopulation. Wir haben allerdings gehört, kleine Kinder sind nicht wirklich gefährdet, dass sie sterben an dieser Erkrankung, aber sie werden häufiger hospitalisiert. Das hat wahrscheinlich mit verschiedenen Gründen zu tun, aber auch mit Angst, aber es hat auch damit zu tun, dass man rasch dekompensiert mit wenn jemand Schwierigkeiten hat mit Schnaufen und mit der Flüssigkeitszufuhr. Ja. Also, die kritische Frage ist, hat denn das Kantonsspital genügend Tamiflu, dass wir können alle behandeln können? Die Antwort ist ja. Haben Sie keine Sorge. Wir haben in der Kantonsapothek, der Dr. Schilling ist da, 1000 Packungen Tamiflu vorrätig. Das reicht im Moment noch ein bisschen. Wir brauchen für die Aktion etwa 450 Packungen. Und die restlichen werden wir brauchen für die ersten Fälle, die kommen. Und ich glaube, das reicht ziemlich weit. Also wir rechnen auch nicht mit wahnsinnig vielen Fällen, in der nächsten Zeit. Ich glaube auch nicht, dass unsere Szenarien, dass unsere Spitäler, der Dr. Schlegel hat schon gesagt, überfüllt werden von Patienten, wird wahrscheinlich nicht so eine Sorge sein. Wir werden, so hoffen wir, im November, Dezember können geimpft werden. Es sieht so aus, dass Gesundheitspersonal wahrscheinlich als erstes geimpft wird. Und dann ist eigentlich, wenn die Impfung von der Bevölkerung durch ist, dann ist an und für sich die Situation stillgelegt oder kein Problem mehr. Mhm. Hat die normale Grippeschutzimpfung Einfluss auf Symptomatik und Verlauf? Die Frage ist, ob die normale Schutzimpfung gegen die saisonale Grippe irgendetwas beeinflusst im Verlauf oder in der Symptomatik. Die Antwort ist nein. Die Frage ist, wo werden Kinder hospitalisiert? Im Kinderspital bis das Alter von 16 Jahren. Es gibt auch eine kantonale Pandemie-Vorsorgegruppe. Dort haben wir beschlossen, dass wir selbstverständlich, wenn es Engpass gibt, würden die Grenzen verschieben, dass es durchaus könnte sein, wenn die Versorgung eben vor allem im Kinderspital zu einem Engpass führt, dass wir 12-Jährige würden im Kantonsspital hospitalisieren. Die Frage ist sehr gut, wenn Schwangere dürfen sie Tamiflu nehmen. Es ist immer eine Sorge bei jedem Medikament. Wir wissen aber, Sie können es auch auf infekt.ch die Literatur dazu nachlesen. Es gibt Daten dazu über die Sicherheit von Tamiflu in der Schwangerschaft. Es sieht so aus, dass es kein Problem gibt für die Schwangeren. Wir haben gerade diskutiert, ist es gefährlich vom Anfang an von der Schwangerschaft oder erst am Schluss. Es ist wahrscheinlich während der ganzen Schwangerschaft gefährlich. Und ich habe heute Morgen gelernt vom infektiologischen pädiatrischen Mitarbeiter, dass das die Immunschwäche bei den Schwangeren, die ja extra da ist, dass die bereits mit der Einnistung vom Keim in der Gebärmutter stattfindet oder anfängt. Also dass schon früh eine Immunschwäche da ist bei den Schwangeren. Und darum würde ich eigentlich empfehlen, Risiko-Nutzen abgewogen, eine gefährliche Erkrankung bei Schwangeren. In den USA ist ein Drittel von allen Schwangeren, die krank geworden sind hospitalisiert worden. Also würde ich eigentlich empfehlen, früh zu behandeln. Und der Zug ist einfach abgefahren, wenn man erst nach 2-3 Tagen anfängt. Und darum Ihre Frage, also auf jeden Fall Schwangere behandeln, genau gleich wie andere auch. Ja, sie dürfen arbeiten. Also die Frage ist, jemand, der mit Neugeborenen zusammenarbeitet, darf sie arbeiten? Die Antwort ist ja. Das Risiko, dass sie auch in der Inkubationsphase sind und sie haben niemanden zu Hause in der Familie, ist etwa genauso gross. Also auch wenn sie niemanden kennen, können sie selber in der Inkubationsphase sein. So hat es also keinen Sinn, irgendetwas nebendran zu machen. Es ist aber richtig, Ihre Sorge, die Influenza ist für Neugeborene ein grosses Problem. Ich muss Ihnen aber sagen, ich habe immer noch nicht verstanden, warum sich von 33 Mitarbeitern der Neonatologie nur eine impfen lässt gegen die saisonale Grippe. Und insbesondere möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, das ist eine wirksame Massnahme, dass man eben selber nicht das Virus kultiviert und auf den Körper trägt und übertreibt. Und wie Sie da schon gesehen haben, auch bei dieser Grippe, die meisten sind krank oder nur subklinisch krank, ohne effektiv wirklich krank zu sein, und sie tun es trotzdem übertragen. Und genau das ist der Grund, warum wir denken, und das BAG das auch sagt, man kann jetzt nicht mehr irgendwie, wenn es irgendwie eine spezielle Situation ist, besondere Massnahmen machen, sondern das, was wir jetzt erreichen müssen, ist, dass wir bei all unseren Kontakten höhere Hygienestandards erreichen können. Und es wird sicher auch mal ein Punkt kommen, wo wir diskutieren müssen, geben wir uns im Spital noch die Hand. Ich glaube, das wird etwas sein, was wir irgendwann mal für eine gewisse Zeit müssen unterbrechen müssen. Und wenn wir die Routine hochhalten, dann sind die kleinen Risikosituationen, die Sie jetzt geschildert haben, fallen nicht mehr ins Gewicht. Ist die Antwort befriedigend? Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe nie Fieber, auch wenn ich Grippe habe. Wie Tage sind da? Ja, also die Frage ist, ich habe nie Fieber, auch wenn ich Grippe habe, mit all den Symptomen. Das sagen viele. Effektiv, irgendwann kommt das erste Fieber mal. Es ist in den allermeisten Fällen effektiv so, dass die dann wirklich die schwere Grippe haben, die haben auch Fieber. Also nehmen Sie es so, dass sagen uns also wirklich in der Hotline und so, hat ganz viele Leute immer gesagt, ich habe nie Fieber. Aber das ist einfach, weil sie immer gesund sind, sind sie froh. Aber wenn sie die Grippe haben, dann haben sie Fieber. Ich verstehe es. Ich verstehe es, aber es ist ganz häufige Situation. Man fühlt sich schlecht, man ist auch angesteckt, aber so, dass es nicht eine schwere Krankheit ist. Also so, die Frage ist, wenn man es einmal durchgemacht hat, ist man dann quasi immun oder wird man später auch wieder mit der Schweinegrippe oder H1N1 konfrontiert? Tatsächlich ist unser fehlendes Immunsystem die Ursache, warum wir so viele Infektionen haben und warum dass sie auch in jüngerem Alter so gefährlich sind. Wenn das mal passiert ist, dann sind wir eigentlich geschützt vor einer schweren Infektion mit dem Virus, und dann ist es wie eine normale saisonale Grippe. Wir können trotzdem noch angesteckt sein, wenn sich das Grippevirus über die Jahre dann verändert, aber es geht einige Jahre, und dann werden wir aber milde Erkrankungen haben, wie bei einer normalen saisonalen Grippe, wo aber auch dann für die Neugeborenen und für die alten Menschen nicht harmlos ist. Die Familie auch durchgemacht hat und sie eigentlich Das ist richtig. Also die Frage ist, kann man davon ausgehen, wenn jetzt die Pandemie die ganze Bevölkerung erfasst hat, dass es dann uns nicht mehr kein Problem ist. Das ist genau das Charakteristikum von der Pandemie. Eine Infektion, die ganz viel betrifft, viele erkranken und nachher lange Zeit nur noch ganz seltene, wenige saisonale Infektionen. Das ist die klassische Pandemie. Jetzt ist dahin erinnert. Ja. Ich denke, das ist, also die Frage ist, wie komme ich zu einem Zeugnis für Arbeitsausfall? Das werden wir sicher auch im Rahmen von dem Dienst anbieten. Wir sind dran, das Ganze auch zu automatisieren. Jetzt da vorne und dann nach hinten. Gute Frage, sollen schwangere Frauen auch bei milden Symptomen schon Grippe nehmen? Ich glaube, schwangere Frauen sollten die Starterdosis nicht nehmen. Wenn sie schwanger sind und glauben, sie hätten so eine grippale Symptomatik, aber sie haben nicht das hohe Fieber, dann melden sie sich doch einfach so auf L44. Und die schweren Symptome? Immer die Starterdosis. Weil die frühe Therapie ist entscheidend. Was sie in den ersten 12 Stunden nehmen können, das ist so entscheidend für den weiteren Verlauf. Wenn sie nur Fieber haben und keine Husten, dann ist es mit grösster Wahrscheinlichkeit keine pandemische Influenza. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist ein bisschen kenntlich, sie werden mir wohl keine Antwort geben. Dann machen wir gerade die zwei. Zu präzisieren, welches Risiko meinen Sie? Das Risiko, krank zu werden und irgendeine Vollbeschädigung oder Praxis sterben. Wie gedenkt sich Bund und Kanton, mit dem Personal zu behandeln? Zweite Frage wäre die, was ist, wenn ich mich anstecke als Arzt und ein Virus eintrage, da haben wir eine schwangere Frau, bedacht die Eltern oder die unkomprimierten Blut- oder Bakterien, wie soll ich mich dann verhalten? Gut, zwei Fragen. Zuerst die ketzerische. Was macht eigentlich Bund und Kanton, ob sie sich eigentlich vorstellen, dass wir im Gesundheitsdienst überhaupt noch arbeiten können in dieser grossen Gefährdung? Und sie vermuten, dass die grösste Gefahr im Spital ausgeht. Ich muss Ihnen leider sagen, und ich kann eigentlich gerne, wenn man auch ein bisschen evidenzbasiert diskutiert, die Evidenz spricht gegen sie. Daten, die wir haben von den USA, zeigen, dass die Infektionsrate im Spital sinkt. Es ist, was ich Ihnen schon gesagt habe, es ist in der Anfangszeit auch ist nur die Hälfte im Spital angesteckt worden. Das ist genau der Grund, warum wir wollen, im Spital die allerhöchste Sicherheit haben. Das ist der Grund, warum wir diese Information machen, um sicherzustellen, dass wir alle mit dem Aufrechterhalten der hygienischen Massnahmen das Risiko von uns allen reduziert. Ich muss noch einmal sagen, die Erkrankung ist auch für uns, für die allermeisten Fälle, nicht 99%, die meisten machen ja eine milde Erkrankung, ist für die allermeisten von uns ein unwesentliches Risiko, verglichen mit allen anderen Risiken, die wir sowieso auch haben. In den USA gibt es auf jeden Fall keine höhere Schadenersatzforderung, die wir jetzt wüssten. Ich bin auch überzeugt, dass wir das mit diesen Massnahmen sehr, sehr gut im Griff bekommen. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie meinen wegen Milliardenumsatz von Tamiflu. Persönlich bin ich jetzt eigentlich dankbar, dass sich dass wir Tamiflu haben, im Gegensatz zur Situation mit früheren Pandemien. Ich möchte zudem sagen, ein Hausarzt hat mal bei uns im L44 angerufen, hat gefragt, hat eigentlich ihr Chef Aktien bei Roche. Ich habe es jetzt gestern Nacht gerade noch angeschaut. Ich habe am 13. Mai alle Aktien, die ich noch hatte, von Roche verkauft. Das ist kein Witz, das habe ich gemacht, weil ich genau mich in dieser Situation gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwann einmal die wirklich exzellente Therapie empfehlen und möchte nicht selber Aktien besitzen. Die letzte Frage, die für Sie ein bisschen die ernstere war, hat, wenn jemand gefährdet ist, da im Spital, tut er nicht auch seine Frau zu Hause gefährden, die schwanger ist zum Beispiel. Das ist genau unsere Sorge, das ist ja genau das, warum wir alle informieren wollen und verhindern, dass sie sich im Spital anstecken. Und noch eines, ich glaube, Herr Schlegel könnte es vielleicht noch mehr ausführen, es sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen, die unter dem Strich am meisten Übertragungen können verhindern können. Und darum ist es einfach ganz wichtig, dass wir die Information machen und dass Sie sie auch befolgen. Ich möchte Sie einfach einladen, dass Sie mithelfen und dass Sie genau die Hygienemaßnahmen auch im ärztlichen Dienst befolgen. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt rumlaufen und schauen, wie häufig werden die Hände desinfiziert nach einem Patientenkontakt, bitte nehmen Sie es jetzt ernst und tun Sie die Hygienemaßnahmen verfolgen. Das ist das Beste, was Sie für Ihre schwangere Frau zu Hause tun können. Ich glaube, du hast eine grundsätzliche Frage gestellt. Und zwar geht es das Risiko, sich anzustecken im Spital im Vergleich zu der normalen Bevölkerung. Ich glaube, außerhalb einer Grippesaison besteht, ist das Risiko, also einfach durch die Exposition gegenüber ansteckenden Erkrankten, ist höher als die Normalbevölkerung. Das sehen wir bei der TB, das sehen wir bei anderen Erkrankungen. Und dann schaffen wir alle auch im Spital, gehen das Risiko ein, aber wir treffen unsere Massnahmen. Und ich sehe nicht ein, wieso, dass dann, wenn das Risiko, also außerhalb der Pandemie, wo das Risiko höher ist, gehst du arbeiten. Und jetzt, wo das Risiko von mir aus gesehen, mit den Massnahmen, die wir haben, gleich hoch ist wie draussen oder außerhalb vom Spital oder weniger, dass dann sich die Frage stellt, das ist etwas, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann. Der Thomas Sojak erinnert mich, dass die Zeit langsam umgeht. Wenn Sie sich nicht ausgestempelt haben und davon gehe ich aus, dann ist die Arbeitszeit, die jetzt das Spital muss zahlen muss, zusammen mit dieser Zeit morgen noch, ist wahrscheinlich teurer als die Tamiflu-Prävention, die wir machen mit dieser Einmaltablette. Also das hätten wir nicht mehr allzu lange.